Ja, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um höhere Mathematik. Um Blitzer und Google Maps. Und veraltete Technik. Viel Spaß, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, Folge 88 vom Podcast, irgendwas ist doch immer, der Berlin-Podcast. Mein Name ist Stefan und heute zu meiner Linken der Mann, der immer gut vorbereitet ist. Hier ist Marc, hallo Marc. Servus. Servus. Grüß dich Stefan. Ja. Und die Hörer da draußen, die vermuteten es richtig, wir sind heute wieder nicht zu zweit. Der René ist wieder mit an Bord. Hallo René. Ja, hallo. Hi, René. Da wurde mir voll vor die Karre gefahren, ja, damit ich meine Übung... heute auch mit dabei Stefan, der Mann, der neben unserem Location Scout sitzt. Der Location Scout, ja gut, das müssen wir noch üben, aber es hat er schon ganz gut gemacht, finde ich, für einen Anfang. Anfängerglück. Genau. Und ich muss dazu sagen, René hat gesagt, ich soll ihn heute nicht beleidigen in der Begrüßung, deswegen habe ich ihn einfach übersprungen. Das ist auch eine Beleidigung. Das ist dir sehr gut gelungen. Ey. Genau, genau, so ist es. Ne? Ja, schön, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir hier in der freien Natur sind, nach Feierabend. Ja, wann denn auch sonst? Richtig. Während der Arbeitszeit, ach so, das würde ich mich nicht trauen. Du hast mich so durcheinander gebracht, dass ich gar nicht gesagt habe, dass wir heute einen wunderschönen Mittwoch, und ja, zwar den 15.06.2022 haben. Ja. Ist ja immer wichtig, ne? Ein ganz besonderer Tag, weil gerade wir Webentwickler haben uns heute von einem der bekanntesten Browser verabschiedet. Was? Der Internet-Explodierer. Ja. Echt? Der Support von Microsoft ist jetzt komplett beendet worden. Aber nicht für alle Internet-Explorer. Der Edge ist noch, ne? Ey, das ist ja kein Internet-Explorer. Genau. Ach so. Ja, okay, das muss jetzt aber auch mal den ganzen Leuten da draußen sagen, die bei uns Webseiten bestellen. Yeah. Weil ich kann mich erinnern, gar nicht so lange her. Läuft auf dem IE6 nicht. Ja. Nee, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Ja, heute gibt es nur Chrome, Edge, okay, Firefox. Dann ist der 15.06. also ein Feiertag. Ja. Mal gucken, was Microsoft als nächstes auf der Pfanne hat, womit sie uns Kirre machen können. Genau. Ne? Ja, haben wir denn schon gesagt, wo wir sind, liebe Nein. Leute? Na, dann wird es aber Zeit. Wir befinden uns im Montbijou Park. Wir trafen uns am S-Bahnhof Hackescher Markt und haben von dort sind wir losgezogen und haben einen Platz gesucht, an dem wir aufnehmen können. Wir waren dann direkt runter zur Spree gelaufen, gegenüber, also im James-Simon-Park, gegenüber der mein Gott, was ist das da? Keine Ahnung. Da, wo wir schon mal gesessen haben. Genau, ja, gegenüber von der Museumsinsel. Wir sind am nördlichen Ende der Museumsinsel, schräg gegenüber vom Bode-Museum. Mhm. Im Montbijou Park, wie gesagt. Und wir sind da von direkt an die Spree gelaufen. Und dann haben wir leider gemerkt, dass am anderen Spreeufer, da wird gebaut und da war ein Brummen zu hören. Ja. Und das wollten wir euch nicht antun, liebe HörerInnen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann gucken wir einfach mal ein bisschen weiter. Und dann sind wir hier an dem Schwimmbad für die Kinder im Montbijou Park vorbeigekommen. Das war dann auch ein bisschen zu laut wegen der plärrenden Belger. Ja. Und nun haben wir endlich ein schattiges Plätzchen gefunden auf einem Stein und nehmen auf. Ja. Ein Brummen. Ich hatte verstanden, Brunnen. Ich habe mich schon gewundert, was da stören soll an dem Brunnen. Ja, trotz der detaillierten Beschreibung von Marc, trotz der detaillierten Ortsbeschreibung, ihr braucht euch nicht auf den Weg machen. Nein, ihr schafft es nicht mehr. Die Aufzeichnung ist gelaufen, ja, wenn das hier raus ist. So, wir werden von hinten ordentlich begrillt. Also, ja, nur ein Duft von Grill, ein Hauch von Grill. Es ist sogar so, dass die Sichtweite eingeschränkt ist, ja, ob das Qualm sehr rüberzieht. Aber ist das... Ist es noch alles, Grillqualm oder alles, ist es schon Feuer? Da verbrennt jemand Fleisch. Alles legal. Alles legal. Da macht jemand ein neues Stück Kohle. Na, du weißt es nicht, vielleicht ist es auch ein Vegetarier, der sich seinen Radiergummi grillt. Deswegen qualmt es so. Sein Radiergummi? Nee, wie heißt es? Das ist dann natürlich eine äußerst abfällige Bemerkung. Ich habe auf Kosten von Vegetariern. Ja. Wir müssen noch ein weiteres Mal dazu sagen, dass das hier humorisch gemeint ist. Ja, natürlich. Wir möchten dann niemandem auf den Schlips treten. Nein, ich meine das alles ernst. Miriam Böß hat neulich... Miriam Böß. Ach, ich dachte, ist Miriam. Nein. Miriam Böß, die bekannte Komikerin, hat neulich zum Besten gegeben, dass es doch Quatsch ist, als Vegetarier sein Essen als Fleisch zu gestalten. Ersatz, und ich glaube, sie selber ist auch Vegetarierin. Ne? Ich... Also, keine Ahnung, ist das relevant? Ja, weiß ich nicht. Nee, wenn es ein Vegetarier sagt, ist es ja, wenn ein Vegetarier das sagt, wäre top. Ich habe Ihr Statement selber nicht gesehen oder gelesen. Ich habe nur die Reaktion zum Beispiel von Kupferfuchs gesehen und von Nadine und Philipp Steuer. Die haben darauf reagiert, aber wer ist Kupferfuchs? So, das ist eine bekannte Influencerin. Sie ist Kupferfuchs. Okay, so bekannt ist sie dann nicht? Doch, die ist sehr bekannt. Okay. Und die beiden haben auch einen Podcast. Darf man dafür Werbung machen? Ach je, ja, Podcaster. Natürlich. Klar, Nettgeflüster. Höre ich mir sehr gerne an. Die kleine Rothaarige. Auf deine Frage, ob das relevant ist, ob es von einem Vegetarier kommt. Ja. Es wird ja immer als abwertend entgegengenommen, wenn man das als fleischessender Mensch sagt, dass doch vegetarisches Essen nicht so aussehen muss, als käme es vom Tier und auch nicht Wurst heißen muss, zwangsläufig. Und dann kommt immer, ja, sonst wird man ja blöd angeguckt. Da hatten wir schon elendig lange Diskussionen mit Vegetariern drüber, schon vor Jahren. Tja, haben sich die Zeiten da geändert? Also, nur um das nochmal auf den Punkt zu bringen, wir haben darüber auch schon im Podcast ein paar Mal gesprochen. Mir ist es völlig egal, wie euer Essen aussieht. Mir ist es egal, wenn ihr Radiergummis esst. Alles, es ist mir wurscht. Also ich meine natürlich nicht Wurst im Sinne von Fleisch. Da muss man aufpassen. Genau. Es ist mir völlig schnuppe. Das ist mir Fleischersatzprodukt. Und ich habe nichts dagegen, wenn mir einer mit einer Gurke gegenüber sitzt, während ich meinen Grillstick esse. Das stört mich überhaupt nicht. Okay, wird nicht besser. Nein, das ist ernst gemeint. Ja. Das weiß ich spaßig gemeint. Nein, am Ende soll doch jeder selber entscheiden, was er isst und nichts dagegen haben, wenn andere halt was essen, was er nicht isst. So einfach ist es. Dann machen wir einen Haken, vegetarische Zielgruppe wieder an Bord geholt. Genau. Check. Naja. Mach den Haken, Marc. Nee, ich bin da noch nicht ganz bei euch. Okay, dann bitte, dein Statement noch. Naja, es gibt eben, es ist ja nicht nur eine Frage des Geschmacks und des persönlichen Befindens, ob man Vegetarier ist oder nicht. Sondern vielleicht gibt es da eben auch weiterführende Gründe, dass jemand sagt irgendwie, naja, der Umwelt zuliebe verzichte ich auf Fleisch. Ja, ist doch gut. Weil die Fleischproduktion dann viel zu viel Wasser verbraucht. Ach so. Mir ist nicht in der Richtung. Mir ist nicht nur egal, was die Leute essen, mir ist sogar egal, warum sie es essen. Ja, siehst du, das ist mir nur nicht so egal. Nee? Nee, ich denke, die Zeit, das ist mir egal, ist so langsam vorbei. Es wird leider immer ernster. Es ist ja nicht mehr nur 5:05, es ist ja schon 12:30. Gut. Ne? Ihr wisst schon, Klimawandel und so. Jetzt kommen wir gleich meinen Burger hoch. Ja. Mein vegetarischer Grundwasserspiegel sinkt immer weiter. Ja, es sagt ja niemand, dass es nicht gut ist, vegetarisch zu essen. Ich sage nur, die Beweggründe, warum jemand was isst. Na, weil er Hunger hat. Ja. Jeder soll machen, was. Also fast. Aber es ist doch nur ein Teil der ganzen Kette. Also das, was Marc gesagt hat, natürlich ist da was. Es ist vernünftig, dran, vegetarisch zu essen. Ja. So haben wir das Hauptthema ja fast durch. Das war schon genau. Nee, kommen wir nun zum abschließenden Kriegsschauplatz. Ja. Die Witze. Was? Nein. Also Stefan kriegt schon Panik. Nein. Die man auf die Uhr geguckt. Ja. Ja, hör mal auf, über das Essen zu reden, wie... Obwohl, doch, wir hatten da noch was mit Currywurst, oder? Ja, wir hatten noch was mit Currywurst. Unsere letzte Sendung. Letzte Woche ja... Habt ihr die Wurst gut verdaut? Vor 2 Wochen haben wir uns über Currywurst und als Teil der Berliner Imbisskultur irgendwie ausgelassen. Und natürlich haben wir auch ein paar andere Alternativen dazu erwähnt, wie den Shawarma und den Döner etc. Aber was da komplett auf der Strecke geblieben ist und was vielleicht den einen oder anderen da draußen noch interessieren mag, ist unser persönlicher Eindruck. Also wo gehen wir dann ganz gerne mal irgendwie einen Imbiss einnehmen? Welche Currywurst mögen wir am liebsten und vielleicht sogar aus welchen Gründen? Ich zum Beispiel, ich komme aus Steglitz, in der Nähe der Schlossstraße, wo die Bratpfanne residiert, nach wie vor in der Kieler Straße, Ecke Schlossstraße. Und ich bin damit aufgewachsen. Da gibt es eine Currywurst ohne Darm und mit Darm und verschiedene andere typische Leckereien. Und bin damit aufgewachsen und zählt nach wie vor noch zu meinen Favoriten. Okay. Im Laufe der Jahre habe ich dann noch Krassels kennengelernt. Krassels über einen Schulfreund. Der wohnt wohnt bei seinen Eltern direkt in der Nachbarschaft von Krassels. Und bei dem lernte ich dann eben diese typische Krasselswurst irgendwie kennen, die nur einmal in der Mitte durchgeschnitten wird, wo ich dann so dachte, was soll das denn sein? Zwei große Stücken und dann muss man die da runterzuzeln. Ja. Aber mal von der, also erstmal widerliche Konsistenz. Geschmacklich hat mich das auch nicht umgehauen. Dann gab es da so eine komische Soße zu. Und muss ich allerdings auch zu deren Verteidigung dazu sagen, in jungen Jahren war ich noch mäkliger beim Essen. und es war überhaupt nicht meins. Mittlerweile weiß ich, dass Krassels auch eine wundervolle klassische Currywurst mit Damen bietet, habe ich letzte Folge schon erwähnt. Mhm. Gehört auch mit zu meinen Favoriten. Curry 36 durfte ich auch schon kennenlernen. Bei Konopke war ich noch nicht. Curry 66 hatten wir besucht vor 2 Wochen. Ja. Und damit würde ich den Staffelstab ganz gerne an Stefan weitergeben. An mich? Ja, ich nehme deine Frage von vorhin mal auf. Wann gehe ich Currywurst essen? Eigentlich gehe ich nie gezielt Currywurst essen. Currywurst ist für mich ein Essen, was man unterwegs, wenn man jetzt irgendwie bummelt oder durch die Stadt fährt, oder nach dem Saufen. Nee. Schönes Suffessen. Da bin ich raus. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht so richtig dran erinnern, wann ich groß mal Currywurst gegessen habe zuletzt. Außer jetzt im Curry 66. Mhm. Im Beast of Center kann ich mich sehr gut erinnern. Da ist eine Currywurstbude. Wenn ich da mal bin, hole ich mir da eine. Und früher als Kind haben wir immer am Bahnhof Biesdorf in der Currywurstbude, da war eine, haben wir immer, wenn wir nach Hause gefahren sind, eine öfter gegessen. Das war so der Klassiker, aber ansonsten, nee. Okay, wir haben ja schon gesagt, es gibt ja andere Imbissarten, ja. Einen schönen Döner, einen Shawarma, vielleicht eine Asia-Box. Gibt es da Favoriten von eurer Seite, die wir hier anempfehlen können? Also ich habe eine Zeit lang sehr intensiv, wenn man mal unterwegs war, so Asia-Boxen gegessen. Also nicht die Boxen, sondern dann schon vom Teller. Mhm. So, die asiatischen Restaurants sind ja, also der asiatische Schnellrestaurants, ne? Da hast du zwar auch einen Tisch, da gibt es auch eine Ente für 7 Euro oder wahrscheinlich kostet sie jetzt 10 Euro. Aber es ist halt nicht wie, als würdest du jetzt in ein richtiges Restaurant gehen. Ja. Ne? So ein Schnellimbiss, also so eine, die diese Boxen rausgeben. Ansonsten Döner vielleicht einmal im Quartal. Echt? Und, aber wenn, dann welchen? Ja. Ich mag am liebsten Lahmacun. Lahmacun, ja, also oder auch türkische Pizza. Mhm. Ja, es ist die türkische Pizza. Ich habe es auch neulich erst gelernt, weil ich mich gewundert habe. Ich war in Osnabrück gewesen und da hieß es nämlich nicht türkische Pizza, sondern Lahmacun-Döner. Oder halt ein Döner-Brötchen oder so. Mhm. Das ist Döner-Sandwich. Das war dieser klassische Döner, der ja, wie wir festgestellt haben, nicht mehr in dem Fladenbrot ist, in dem Viertel. Also kriegt man noch, aber kriegt ist schon noch? Selten geworden. Ja, okay, naja. Genau, so und kostet ein bisschen Bahn. Mehr. Ja. Nee, also so, und auf Autobahnen dann in der Regel McDonald's. Den Punkt hatten wir auch uns rausgesucht, Marc, ne? Als wir drüber gesprochen haben. Ja, dann machen wir auf der Autobahn eine Dönerbude. Nee, das ist wirklich so. Marek! Also McDonald's und Burger King, da geht man nur hin, wenn man nachts um 3 auf der Autobahn ist und eine Pause macht. Jetzt wollen wir mal nicht vergessen, dass es da einen dritten Teilnehmer in der Leitung gibt und der heißt nicht Kentucky Schreit Ficken, sondern Kentucky Fried Chicken. Ja. Da bin ich früher auch ganz gerne mal hingegangen, hab mir dann auch eingebildet, ja, das ist ja richtig, das echte Hähnchenfleisch, das ist nicht so ein Formfleisch, nicht Qualität. So ein gehacktes Zeug. Da tust du dir eher was Gutes. Das ist natürlich irgendwie auch nur Augenwischerei. Fast aber gut. Wir wollen mal nicht unterschlagen, dass es die auch noch gibt. Ja. Nicht, dass ihr denkt, die würden hier einen bevorzugen. Was die 3 Großen angeht, bin ich eigentlich bei allen raus. Und einer, so ein Kentucky Fried Chicken, ist am Alexanderplatz, neben dem letztlich angesprochenen Mercury. Wie hieß dieser Currywurstbude? Du hast nochmal nachgeguckt. Ja. Freddy Mercury. Finde ich sehr kreativ. Vielleicht sollten wir die beste Currywurstbude vom Namen her machen. Nee, der hatte früher einen Friseur, der Typ. Ah, okay. Mehr Curry? Nee, da musst du doch so kreative Namen immer irgendwas mit. Ach so. Her. Ja, stimmt, ja. Herr ja. Schneider. Ja. Das, genau. Herport. Genau, Herport ja. Am Flughafen. Und da stand dann neulich im Postillon, dass es jetzt auch Zahnärzte sind. Genau. Weil das ein gutes Konzept ist. Ne? Dr. Schmerz. Frau Wurzel. Was für ein Quatsch. Ja. Ah ja, auch ein Witz. War halt ein, genau. Okay, haben wir das Currywurst-Thema abgearbeitet? Also das ist das Ditch. Sorry, Ditch. Den schiebe ich noch schnell nach. Ditch ist was ich jetzt gerade auf dem Weg hierher auch mir eben noch reingepfiffen habe. Das tut mir sehr leid. Da mal so eine Stemmerzünge oder eine Laugenbrezel, eine schöne heiße. Ja, ja. Das ist ja auch der Trend heute, ne? Du findest auf jedem Bahnhof findest du irgendeine Bude, wo du was kaufen kannst. Subway. Ja, ja auch persönlich noch sehr Beispiel. Gut. Das habe ich mir zu kompliziert. Ja, wollte gerade sagen. Ja, das da muss man sehr richtig sein. Das sind 20 Fragen beantworten, bevor du das Essen kriegst. Ja, genau. Oh, nimm mal. Genau. Welches Brot möchten Sie denn haben? Ich möchte was essen. Ich habe, glaube ich, das ist so, wenn ich zu meinem Lebensmittel-Discounter gehe an den Fleischtheke und sage, ich möchte 6-mal Fleisch, bitte. Der wird mir schon irgendwas geben. Ich glaube, ich habe bei meinem einzigen und ersten Besuch bei Subway mehr Fragen gestellt dann als der Verkäufer, also mehr Gegenfragen. Ja, aber die Frage ist, welches Brot? Ja, dann, was haben die denn dann Brot? Was ist denn das alles? Geben Sie mir ein Stück Brot. Ja. Ich kenne nur weißes und schwarzes Brot, dann hört es bei mir schon auf. Tja. Können Sie mir die einzeln mal zeigen? Ja. Kann ich die mal Finger probieren? Genau, kann ich die mal kosten? Ja. Leute, gut. Kontinanze. Ich bin satt. Ja. Lass uns zum nächsten. Konstanze. Konstanze, bitte. Ja. Achso, ja, der Vollständigkeit halber, nochmal ganz kurz, um das Curry-Thema zuzumachen. Ich habe auch ein Negativbeispiel, Maximilian. Ich weiß nicht, ob ich das vor 2 Wochen erwähnt habe. Maximilian war damals so eine Curry-Kette. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt noch eine Filiale in Tempelhof am Hafen. Okay. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Auf jeden Fall, die fand ich immer, bah. Die haben es echt geschafft von 100 auf 0 bei mir. Okay. Geht gar nicht. Und du meinst nicht, das ich kenne es als Restaurant, aber es heißt Maximilians, glaube ich. Das ist was völlig anderes. Okay, gut. Dann wollen wir diesen Namen nicht in Verruf bringen. Na? Gut. Ihr könnt uns über Instagram demnächst irgendwie auch mitteilen, was eure Imbiss-Favoriten sind. Stefan hatte die Idee, dass wir da mal eine kleine Umfrage machen. Das kann man machen. Oh, ja. Ich dachte, ihr könnt uns über Instagram eine Currywurst schicken. Ja. Nee, die könnt ihr uns faxen. Genau. Ja, wir sind ja modern. Na? So. Gut. Und ich nehme übrigens eine vegetarische, einfach weil es zeitgemäß heißt. René, du hast deinen Kredit verspielt, was das angeht. Ne? Ich spreche mal gleich weiter. Ja. Unser Aktuellteil kommt jetzt. Oh. Und zwar war die Frage schon in den letzten 2 Folgen, was ist das eigentlich mit Elon Musk? Da wollte er Twitter kaufen. Ah ja. Was ist denn da der neueste Stand? Hab ich nochmal geguckt. Doch, es gibt was Neues. Und zwar... ich zitiere, Elon Musk will diese Woche erstmals seit Ankündigung der geplanten 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme vor die Twitter-Belegschaft treten. Hat der jetzt übernommen oder nicht? Nein. Ja, der macht fürs Geld, was er spart, sein eigenes Twitter. Könnte sein. Der will die nur K.O. machen. Ja, warte mal, der tritt vor die Belegschaft? Warum tritt der vor die Belegschaft, wenn der... Naja, soll da offensichtlich Bedenken ausräumen. Die Twitter-Belegschaft, die denkt natürlich irgendwie, ja, der kommt, um den ganzen Laden hier irgendwie gegen die Wand zu fahren, alle zuzumachen. Nee, der kommt ja gar nicht. Des Weiteren heißt es hier, bis Anfang August sollen dann die Twitter-Aktionäre über die Akquisition abstimmen. Mhm. Wie jetzt? Andere stimmen ab, ob er das kauft? Ja. Und wenn er sagt, ich will nicht? Und die Aktionäre müssen ja zustimmen bei solchen Unternehmen, ne? Er sagt, er will es kaufen und die Aktionäre können sagen, nein, möchten wir nicht. Ja, und dann kannst du feindlich übernehmen. Ich dachte, er wollte nicht mehr. Ich dachte, er war des Dingens satt. Ja, ja. Also das ist alles noch in der Schwebe. Ja. Okay. Wir erfahren es in 2, 4, 6 oder 8 Podcast-Folgen. Ja, jetzt soll man in der Grünen Heide hier seine Teslas weiterbauen in Ruhe. Genau. Kleine Frage an euch. Wisst ihr, was irgendwie diese Abkürzung VSOP auf Alkohol, auf Spirituosenflaschen bedeutet? Nee. Kleine Scherzfrage. VSOP. Nein. Das steht doch bestimmt für Vater säuft ohne Pause. Ach so. Knaller. Und wofür Knaller? Ja, ja, okay. Wir sind der Podcast für Fortgeschrittene. Ja, damals. Wegen unseres fortgeschrittenen Alters. Deswegen machen wir so komische Witze. Und unseres fortgeschrittenen Humors. Und jetzt kommt Stefan mit dem Wissen um die Ecke. Wir haben uns nämlich hier gut aufgeteilt. Marc ist für die Witze zuständig, Stefan für die Fakten. Also VSOP, wofür steht das? Das war irgendwas mit irgendwas. Gut, und ich bin für die Cliffhanger zuständig. Das erfahrt ihr natürlich in der nächsten Folge. Ah, okay, VSOP. Ich bereite mich vor. Arbeitsteilung. Ja. Gut. Marc, also, nächster Witz. Twitter ist erledigt. Also für jetzt. So, Twitter ist sowas von erledigt, aber du meinst das hier thematisch, ja. Natürlich. Ach, Entschuldigung, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ja. Ja, dann kommen wir doch zu unserem kleinen Smalltalk-Teil. Ja, was ist denn in den letzten 2 Wochen so passiert bei euch in eurem bewegten Leben? Ah, ihr könnt noch 1 Minute drüber nachdenken, weil ich presche da einfach mal vor. Ich feierte kürzlich Geburtstag. Ja, Happy den Birthday. 52. Ich dachte, du wolltest es nicht verraten. Nee, da musst du jetzt piepen. Ja. Unsere Hörer wissen doch Bescheid. Wenn die uns seit 2 Jahren hören, dann wissen die auch. Haben die sich schon ausgerechnet? Ja. Der muss über 50 sein. Als vor 2 Jahren der Runde war. Und es begab sich zu der Zeit, dass ich am Samstag Geburtstag hatte und am Freitag bin ich dann mit Kind und Kegel und Freunde und Bekannte sind wir zum Camping nach Oschersleben gefahren. Oschersleben. Dort gibt es ja eine Autorennstrecke, die Motorsport Arena. Mhm. Und das war mal das größte Opel-Treffen der Welt. Opel, bekannte Automarke, die Älteren erinnern sich. Und dann hieß es an dem jeweiligen Wochenende, hieß es dann Opelsleben. Mhm. So. Das ist alles vorbei, das ist alles Geschichte. Zu Corona-Zeiten hat das nicht stattgefunden. Jetzt haben sie quasi so ein Reboot gemacht. Allerdings dann nicht mehr Opel-exklusiv, sondern typoffen. Ah. Das heißt, Autos à la Couleur waren dort gerne gesehen. Das fand die eingeschworene Opel-Gemeinde nicht so toll. Da haben Hunderte und Tausende von Leuten haben im Vorfeld gesagt, da bauen wir nicht mehr mit. Das geht da ja nicht. Was? Hier soll es eine extra BMW-Area geben. Extra BMW-Bereich? Nee, mit denen können wir ja nicht. Lass mal gut sein. Bleib ich lieber zu Hause, frag woanders hin. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Veranstaltung fand statt. Und wir hatten da auch unseren Spaß. Wir haben ordentlich gefeiert. Wir haben gegrillt, wir haben gecampt. Wir haben getanzt, gesungen, alles wunderschön. Nur es war eben nicht so wie sonst, weil das war sonst immer eine sehr nahezu überlaufende Veranstaltung. Und diesmal war es so, dass du auf einem vom Bauer angemieteten Feld irgendwie campen konntest, musstest aber nicht eine Parzelle abstecken, so wie sonst, sondern um dich herum hast du einfach mal locker in jede Richtung 100 Meter Platz gehabt. Mhm. So wie alle anderen Leute, die dahin gefahren sind. Es war zum Glück immer noch genügend Leute und genügend Stände für Merchandising, Essen und Trinken und hygienische Einrichtungen wie richtige Toiletten und Duschen, sodass man dort vernünftig verweilen konnte. Es war ein gelungenes Wochenende und drück mal die Daumen, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet. Und liebe Opelaner da draußen, wenn die sich noch mal zurückbesinnen sollten und wieder Opels Leben draus machen sollten, dann tut mir doch den Gefallen, lasst uns alle wieder zusammen dahin gehen, an alte Zeiten anknüpfen. War immer toll mit euch. Okay. Und damit, hup, hup, gebe ich weiter ins Funkhaus an René und Stefan. Ja, schön. Nee, ich habe noch eine Frage. War da so Autos angucken? Standen da so aufgemotzte... Ja. Ja, Show and Shine. Ja, cool. Und auch so hier kurze Wettrennen? Ja. Viertel- und Achtel-Meilen-Rennen. Kennt man davon von diesen amerikanischen Schlitten, wollte ich gerade sagen, die machen sowas ja auch gern. So, so eine Hillbilly? Blackstar? Ich meine diese Leute, die dann auch so gekleidet sind, wie aus den 60ern, dann diese Rennen machen, diese Kurzstreckenrennen mit ihren amerikanischen Wagen. Okay, aber das war komplett mit deutschen Automobilen. Ja, nee, war typoffen. Also da konnte jeder hin, der Lust hatte. Jeder, der ein Auto hat. Das habt ihr gewusst vorher? Oder wart ihr? Ja. Okay. Ja. Aber ihr seid trotzdem hingefahren, aber die haben nicht so... Ja, weil, ehrlich gesagt, wir sind da noch nie wegen der Autos hingefahren, sondern eben um ein schönes Wochenende gemeinsam zu verbringen. Wegen der Frauen und dem Alkohol. Ja, die Frauen bringen wir ja mit. Ach so. Und den Alkohol auch. Ja. Also eigentlich hätten wir es auch zu Hause machen können. Eben. Hättest du auch nach Bielefeld fahren können heute. Bielefeld gibt es nicht. Wie oft denn nur noch? Ach, Entschuldigung. Immer dieses Bielefeld. Nein. Für die unter euch, die die ganze Story nicht kennen, ist tatsächlich so gewesen, dass Bielefeld auch in Google Maps nicht eingezeichnet war. Ach so? Das war wirklich auch der Fall. Müsst ihr mal googeln, diese Bielefeld-Story. Wenn ihr den Hintergrund nicht kennt, ist sehr witzig. Also Bielefeld gibt es tatsächlich nicht. Dann hast du bei Google Maps Bielefeld eingegeben und der hat gesagt, unbekannter Ort. Nee, es war nicht eingezeichnet oder so. Ach so. Musst du mal gucken. Na gut. Ja. Schön. Gut. Ja, ich habe natürlich auch wieder was erlebt, was sehr ungewöhnlich ist. Und zwar habe ich Probleme mit meiner Identität mal wieder gehabt. Ah, Identitätskrise. Meine Identitätskrise. Diesmal hat sie mich in der Form ereilt, dass irgendjemand unter meinem Namen eine Meldung bei der Wohnungsbaugesellschaft gemacht hat, dass der Keller unter Wasser steht und schimmelt. Oh. Eieieiei. Und das macht denn sowas? Das Ganze per E-Mail? Ja. Jetzt überlege ich gerade. Jetzt fällt ihm die Lösung ein. Nee, ich war es nicht selber. Aber ich habe immer überlegt, also die Wohnungsbaugesellschaft war dann natürlich clever und hat sofort geprüft, weil keine Adresse dabei stand. Mhm. Und ist auf mich gestoßen, weil es keinen anderen mit meinem Namen gibt. Das war auch von der E-Mail-Adresse, die meinen Namen trug. Jetzt überlege ich aber gerade, ich habe vor vielen, vielen Podcast-Folgen mal erzählt von dem, der sich beschwert hat, der auch meinen Namen trug. Den gab es aber offensichtlich wirklich. Ja. War es nicht irgendwo in Sachsen oder so? Nee, war es nicht in der Schweiz? Nee, in Chemnitz oder sowas war das. In der Schweiz auch, ja. Das in der Schweiz war eine ganz andere Geschichte. Da hat ja einer was bestellt. Das klingt jetzt so wie Raten bei euch. Ja. War es doch in Neapel, war es doch in Vancouver? Ja. Nee, es gab einen Fall in Deutschland, da hatte sich jemand, da habe ich eine E-Mail bekommen mit hier, irgendwie drei Beschwerden und die wurden dann alle vom Ordnungsamt beantwortet und dann habe ich nur zurückgesagt, ey, alles fein, könnt ihr so lassen, von mir kommen die Beschwerden nicht. Okay. Jetzt überlege ich gerade, ob es die Person vielleicht doch gibt oder ob jemand versucht hat, in meinem Namen das zu tun. Auf jeden Fall habe ich da schon ein paar Dinge in Bewegung gesetzt und ich bin sehr gespannt. Das wird sehr lustig. Okay. Da gibt es Stellen, die reagieren da relativ fit auf so eine Geschichten, wenn es darum geht, mit unter falschen Namen Dinge zu tun. Ja, kann ich jetzt noch nicht so viel verraten. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte ausgeht. Dann unter dem Namen Thomas Müller. Genau. Er sprach für Sie Thomas Müller. Okay, rein zufällig. Hat nichts mit dem Fußball zu tun. Thorsten. Ja. Genau. Ja, jetzt wo du es sagst, fällt mir auch eine Story ein. Ich habe nämlich vorgestern eine E-Mail von einem Jobbewertungsportal bekommen, wo ich mal früher meine Jobs bewertet habe. Okay. Und ja, nennen wir das so. Und in der E-Mail stand, dass die Firma, die ich da bewertet habe, gerichtlich veranlasst hat, die Bewertung zu löschen, weil die nicht der Wahrheit entspricht. Und deine Bewertung? Und sollte ich wirklich da gearbeitet haben, möge ich doch bitte ein Arbeitszeugnis, ein Gehaltsschein und noch irgendwas anderes hinschicken. Können wir sagen, welche Plattform das ist? Ja, Kununu. Ah, okay. Marc hat es schon gesagt. Genau, das ist ja eigentlich mit die bekannteste. Die gehört ja zu Xing oder Crossing, wie man es auch immer nennt. Und ich war da ziemlich baff. Kennt dich die Firma? Du hast nicht damit gearbeitet. Okay. Habe ich damit gearbeitet? Nein. Dann weiß ich nicht. Hat irgendjemand damit gearbeitet? Also das war halt eine Firma, die sowieso gegen alles vorgegangen ist. Ja. Aber letztendlich, die Message daraus ist doch, wie man sich schon gedacht hat, dass natürlich negative Bewertungen, also wenn du wirklich die Bewertungen anguckst von Jobs, von Firmen, dann ist es ja logisch, dass man selten negative findet, weil die ja in der Regel gelöscht werden. Krass, ne? Kannst du dich entsinnen, dass wir mal die Anfrage gekriegt haben, auf unserem Blog einen Artikel zu löschen, wo auch sehr kritisch über eine Firma berichtet wurde? Genau. Und zwar aus Gründen, weil ein Betrüger waren die nicht, ne? Die waren ganz hart an der Grenze. Die hatten schon keine holden Absichten, sagen wir mal so. Ja. Und da kam dann irgendwann mal eine E-Mail mit der Bitte, diesen Eintrag zu löschen. Muss man aber dazu sagen, das war jemand, der die Marke übernommen hat. Genau. Und dann natürlich nicht mit dem Image leben wollte. Weil wir bei Google natürlich auch ziemlich weit vorne waren, so wenn man da nach diesem Unternehmen gesucht hat. Eigentlich hätten wir die Firmen-Homepage stellen können. Genau, wir hätten sagen können, okay, wir hätten es uns bezahlen lassen können, ne? aber waren ja nett. Das mit den negativen Bewertungen, mit diesen Löschen, das ist wirklich eine Unart. Eigentlich müsste man das öffentlich sichtbar machen, dass das dort einen Kommentar gab, der gelöscht wurde. Ja. Der Inhalt kann ja gern gelöscht bleiben, aber es müsste dastehen, für diese Firma gibt es 150 gelöschte Bewertungen. Genau, das wirkt nämlich ganz anders, denn man darf auch nicht vergessen, dass viele Firmen selber positive Bewertungen für sich schreiben. Über sich selber nur gut schreiben und wenn andere schlecht schreiben. Ja. Aber ich glaube, wer viel Erfahrung damit hat, der kann das auch rausfiltern und weiß, dass eine Firma, die halt 50 super tolle Bewertungen hat, möglicherweise nicht so ist. Ich glaube, wer im Internet unterwegs ist, weiß, dass jede Firma richtig, richtig gut ist. Richtig, ja. Jede ja. Firma. Ja, ja. Es gibt nur gute Firmen auf dieser Welt. Naja. Aber es gibt nur Lug und Trug. Richtig. Ja. Früher musstest du noch einen Fernseher dafür einschalten. Heute kriegst du das sogar frei Haus per Internet. Richtig, ja. Die wollen alle nur das Schlechte. Alle Menschen sind schlecht. Alle Firmen sind schlecht. Das Ding ist, ich lese eigentlich nur negative Bewertungen, weil die negativen Bewertungen oft bei mir was Positives auslösen. Mhm. Weil wenn jemand negativ schreibt und es ist eine totale Quatschbewertung, weil Leute sagen, ich habe hier ein rotes Ding bestellt und da habe ich ausgepackt und war blau. Ne? Ja. So eine Leute hast du ja auch, die disqualifizieren sich ja und ihre negative Bewertung schon von selbst. Interessanterweise mache ich das ähnlich. dass ich mir also sehr gerne, wo auch immer, die negativen Bewertungen angucke und mich dann davon überzeugen lasse. Dass die Quatsch ist. Ja, genau, dass sie irgendwie alle Quatsch sind. Also ich brauche eine kritische Betrachtung und die findest du in einer 100% positiven Bewertung, findest du die nicht. Ja. Und du musst eben damit rechnen, dass derjenige das Produkt, Amazon macht das ja auch sehr gern. Ich habe schon ganz oft gehört, dass, oder mir ist es sogar schon passiert, ich habe Achtung, ein Produkt Breaking bestellt. News. Ja. Wir auf müssen so einer Wiese Bikini-Alarm. Wir müssen kurz Marc mal einfangen. Bleib hier, Marc. Und zwar, während René gerade gesprochen hat. Lass mich, René. Lass mich los. Wir müssen Marc mal kurz an den Baum binden. Weil, du kriegst ja auch eine negative Bewertung von mir, genau. Marc. Aber die ist echt... Nee, pass auf, also nochmal zu den positiven Bewertungen. Ich hatte einen Amazon-Artikel bestellt. Ja. Bei Amazon einen Artikel bestellt, so ist es richtig. Und bekam dann mit dem Artikel ein kleines Kärtchen, wo drauf dann, wenn ich eine positive Bewertung abgebe, dann kriege ich einen 25% Rabattgutschein oder so. Ne? Ja. Ist auch ein indirekter Kauf und ist sogar verboten. Ja, das soll ja jetzt auch anders geregelt werden. Ne? Also da geht der Gesetzgeber, glaube ich, jetzt... Auch die Amazon-Algorithmen gehen da schon alleine gegen vor. Die scannen tatsächlich nach vielen und plötzlichen Bewertungen, nach extrem positiven Bewertungen. Ja, also ganz ehrlich, den Scheiß könnt ihr glauben, das Positive offenbar nicht, was im Internet steht. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel einfach. Ne? Aber so ist das. Immer Sachen hinterfragen. Ja. Ja. Gerne zum nächsten Thema. Was haben wir denn noch? Ich weiß nicht. Du hast doch den Zettel. Du fragst mich, was er... Okay. Ich habe eine Kindheitserinnerung am Wochenende erfüllt und dabei auch eine... Kindheitserinnerung erfüllt oder ein Kindheitstraum? Kindheitserinnerungen zurück, genau. Wie sagt man? So sagt man das, ne? Du hast dich erinnert. Ja, genau. Ich war nämlich auf dem Tag der offenen Tür der Berliner Verkehrsbetriebe in Wendenschloss. Ja, hast du ja mal. Köpenick. Ja, in Köpenick, genau. Da gab es nämlich Tag der offenen Tür. Da wurden historische Fahrzeuge ausgestellt. Von Tatras bis noch älteren Straßenbahnen, also nur Straßenbahnen. Und es gab auch zwei Fahrzeuge, die historische Touren durch die Altstadt Köpenick gemacht haben. Also es war sehr interessant. Und das Highlight war, dass ich eine ehemalige Kollegin mit ihrer Familie getroffen habe, die ich schon jahrelang nicht gesehen habe, die auch Marc kennt. Also das war wirklich ein sehr schöner Tag und für Bahnfans natürlich der Hammer. Ne? Nach der Tram-EM der Tag der offenen Tür mit historischen Fahrzeugen. Ja, die historischen Fahrzeuge passen auf jeden Fall nach Köpenick. Ja. Ja. Das wird sich bald ändern. Das ist die richtige Kulisse. Ja. Ich bin als Kind wahrscheinlich sogar mit dieser, ich weiß jetzt nicht, wie historisch sie waren, aber wahrscheinlich, war das so eine rote? Ja. Ja, mit der bin ich als Kind tatsächlich auch da durch Köpenick gefahren. Die Tram, und, ja bitte? Die Tatra, nur um diesen Ausdruck auch kurz zu machen, Tatra ist ein Autohersteller auch. Ja. Man kennt ihn nicht, aber der Tatra aus waren Prag. Die Staatskarossen der DDR. Tatras, Wolgas, ja, ich glaube, die waren das. Hm. Ja. Aha. Tatra, muss man gucken, Auto, Tatra. Ich dachte, die haben LKWs gemacht, aber ich kenne mich da nicht so aus. Auf jeden Fall haben sie Straßenbahnen gemacht. Das ist natürlich bis heute, oder? Ich wollte nur ergänzen, dass die Tram. Als ich klein war, dann gab es natürlich in West-Berlin keine Tram. Ja, ein Ost-Berliner Phänomen. Bitte? Ein Ost-Berliner Phänomen, die Tram. Ja, absolut, absolut. Na, sagen wir es mal so, nach dem Krieg gab es das natürlich im Westen noch, dass man dann im Westen, was ich innerhalb der nächsten 10 Jahre, hat man dann die ganzen Schienen irgendwie alle entfernt und hat sich bewusst dafür entschieden, nee, Tram können wir hier nicht mehr gebrauchen. Wir setzen auf Busse. Ja. Im Osten hat man sich eben anders entschieden. Ich erinnere mich aber auch an die alten Busse von damals. Mhm. Also wenn man heute einen Bus hat, dann hast du ja so eine zweigliedrige Tür, ich weiß nicht, wie man das nennt, flügeligere. Ihr wisst schon, eine Tür mit zwei Flügeln. Zack, rums, nach rechts und nach links. Und früher zu meiner Zeit, da hatten diese Türen 4 Flügel. Mal so ein Knick. Ja, man konnte sie so zusammenfalten. Ja, so eine Falltür. Falltür, nach rechts und nach links. Aber kannst du dich am Bus im Osten erinnern? Ja, klar, ich hab überhaupt keinen Bus, die schönen Icarus-Busse. Mit den Blinkern, die immer so aussahen, als wenn der Bus lächelt. Das war immer schön. Echt? Nee, habe ich kein Bild. Oh. Nein, kennst du nicht? Nee. Unsere Busse haben nicht gelächelt. Wo sind denn Busse gefahren? Na, überall. Also ich komme aus Treptow-Köpenick. Ja gut, da sind jetzt nur viele Straßenbahnen gefahren. Da gibt es mehr Boote. Ja, das auch. Ne? Aber nee, das war schon. Und wenn die Türen nicht zugegangen sind, konnte man immer gegentreten, dann waren sie zu. Das konnte man früher noch machen. Da habe ich nur eine Frage an unseren Westberliner. Heute fliegst du raus. In der DDR-Straßenbahn hat man eine Fahrkarte geholt. Ja. Da war so ein, sah aus wie so eine Parkuhr. Und da hat man in einen Schlitz, das war an der Seite durchsichtig, dass man gesehen hat, was drin ist, hat man in den Schlitz einen Knopf reinfallen lassen und hat an den Hebel gezogen und hat sich von der Rolle so viele Fahrkarten genommen, wie man wollte. Was für Quatsch. Es hat, ich weiß gar nicht, ob irgendjemand richtiges Geld da reingesteckt hat. Natürlich. Es wurde null kontrolliert. Ja. Du konntest an dem Hebel ja auch so ziehen, ohne dass was reinwirft. Es waren 20 Pfennig und für die weiteren Strecken 30 Pfennig. Und so ein Automat war da auch ausgestellt. Automat nennst du das? Das ist ein Fahrkartenautomat gewesen. Genau, und letztendlich brauchte man da eigentlich gar keinen Knopf reinwerfen, weil jetzt sich man konnte es auch so drehen, aber es musste ja klimpern. Ja. Wir waren ja noch, als Kinder hatten wir ja noch Respekt vor den Erwachsenen. Das heißt, wenn du an dem Hebel gezogen hast, ohne dass es vorher geklimpert hat, dann war ja wohl offensichtlich, dass du nicht bezahlt hast. Deswegen hat man was zum Klimpern reingeworfen. Ja. Und der Typ, der es gelehrt hat, hat sich wahrscheinlich seine Steinsammlung da schön damit aufgefrischt. Nee, das stimmt. Das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Aber müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Ich weiß gar nicht, wonach sucht man da? Straßenbahn, DDR, Fahrkartenautomat? Ja, DDR-Fahrkartenautomat. Ja, genau. Automat. Oder BVB für die BVG des Ostens. Ja, weil ich denke, das war ein Berliner Phänomen hauptsächlich. Nee, das war überall in den Bahnen so. Also auch im Osten. Auch in Thüringen überall. Ja. Ja, wir sind aus Berlin nicht rausgekommen. Stamm-Fahrkartenautomat. Ja. Du sagst doch nicht Automat, das klingt, als wenn es ein Automat ist. Ja, ein Automat ist eine Maschine. Das ist eine Fahrkarte. Das ist eine Maschine. Die funktioniert ohne Strom. Das ist keine Maschine. Ich bin doch keine Automat Maschine. Automat ist etwas, was automatisch funktioniert. Das, tut es aber nicht. Da muss man Hebel ziehen. Richtig. Ja, total witzig irgendwie. Aber warum denn ausgerechnet diese wertvollen 20-Pfennig-Stücke? Das restliche Geld war ja Aluminium. Nur die 20-Pfennig-Stücke waren so richtige Münzen. Die sind übrigens auch für die Telefonzelle gewesen, weil die anderen, die Alu-Chips in der Telefonzelle, hätte nicht funktioniert. Da hätte der Telefonautomat gar nicht mitbekommen, dass da eine Münze reingeworfen wurde. Genau so ist es. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum wir dieses wertvolle 20-Pfennig-Stück hatten. Naja. Man macht sich keine Vorstellung. Ich sag's dir. DDR-Geld, auch mal googeln, gucken, in Erinnerungen schwelgen. Ja. Fast so viel wert wie heute Euro. Ja, was haben wir denn noch Schönes? Hast du noch ein Thema oder soll ich fortsetzen? Na, René. Nee, ich bin heute, du bist der Vorstandsvorzitzende. Mach ruhig, Stefan. Ich? Mach ruhig. Ja. Guck mal, wie weit die Zeit fortgeschritten ist. Ich möchte euch gerne von meinem Wochenenderlebnis mit Google Maps erzählen. Aha. Mit dem Navigationssystem von Google Maps. Ich bin gespannt. Oh, ja, ich bin zu Freunden gefahren auf der Autobahn und dachte mir auch schön, bin ja gleich da, noch 10 Minuten. Und plötzlich sagt Google, schnellere Route verfügbar. Und ich konnte gar nicht so schnell reagieren und dachte mir, kann doch gar nicht sein. Ich wusste ja, die Autobahn ist ab irgendeiner Stelle gesperrt, aber das betraf mich eigentlich nicht. Und habe mir gedacht, Google kann doch da nicht recht haben. Und bin sozusagen habe nicht die Autobahnausfahrt genommen, sondern bin geradeaus gefahren. Und in dem Moment wurden aus den grünen 10 Minuten rote 40 Minuten. Und du sahst nur lauter orangen Blinklichter. Und ein Stück weiter war dann Stau. Ja. Also war eine sehr interessante Erfahrung. Dann nennen Sie doch nicht interessant. Es ist einfach gelogen. War eine Scheißerfahrung. Stefan, es ging schnell. Nee, ich finde es ja gut, wie Und das funktioniert. Und was war jetzt denn deine Erfahrung mit Google an der Stelle? Hat das also positiv überrascht? Nee, man muss dazu sagen, ein paar Wochen vorher, ich hatte ja schon mal vor ein paar Folgen erzählt, dass ich geblitzt wurde. Ist inzwischen auch erledigt, waren 30 Euro, also kein Thema. Und auf der Autobahn, es gibt ja Blitzer-Apps, ne? Die natürlich verboten sind in Deutschland, aus guten Gründen. Und wusstet ihr, dass Google Maps für Deutschland auch diese Funktion ausgeschaltet hat? Weil das hat eigentlich Google Maps. Na klar. Und auch die offiziellen Geschwindigkeiten werden normalerweise in Google Maps auch angezeigt. Wie viel du fahren darfst. Auf das wäre aber hilfreich. Genau, das ist aber in Deutschland ausgeschaltet bei Google Maps. Nee. Doch. Wie schnell du fahren darfst, ist keine illegale Funktion. Ja, aber illegal ist es nicht, aber es ist nicht aktiv in den Navis, in den TomToms, die verkaufen die noch was? Ja, TomTom gibt es natürlich auch noch. Ja. Die bauen jetzt festen Autos wahrscheinlich ein, so ein Hersteller, ne? Weil Google Maps ist da schon eine Riesenkonkurrenz. Also bist du dir wirklich sicher, in Google Maps, dass er da nicht die also, Geschwindigkeit angibt? Ich benutze ausschließlich Google Maps und ich habe das noch nie gesehen. Ja. Und bei TomTom wird das angezeigt. Genau, und da siehst du sagt er sogar an, dass man zu schnell ist. Ich behaupte einfach mal Stein und Bein, das ist eine Option, die eine An- und Aus ausschalten kannst in Google Maps. Ja, dann werden wir mal. Spielt mir ein, dass ich das neulich. Habe ich auch nachgedacht. So, da habe ich einen Cliffhanger für nächste Folge. Nächste Folge erfahrt ihr, oh ja, ob man in Google Maps die Geschwindigkeitsfunktion aktivieren kann. Genau, oder ob Stefan gelogen hat. Wir testen das natürlich vorher. Wir fahren einfach mal mit 100 durch eine 30er-Zone. Genau. Wenn Google dann nicht anschlägt, dann kann man auch die Polizei fragen, ob sie das wissen. Dann fahren wir am besten mit 100 an der Polizeistation vorbei. Und was interessant ist noch, seit 1.6. gibt es nämlich in NRW einen Test. Da gibt es nämlich Handyblitzer. Das ist was ganz Neues, weil ja immer mehr Leute mit Handy am Steuer zu finden sind. Ja. Gibt es Blitzer, spezielle Blitzer, die Handys, also Leute, die Handy am Steuer benutzen, aufnehmen. Ach, so ein Handyblitzer. Und zwar sind das Kameras, die ganz viele Bilder machen. Und die künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass erkannt wird, ob derjenige jetzt sozusagen gerade irgendwie auf einem mobilen Bildschirm tippt oder nicht. Ja, oder sein. Das siehst du, ich habe das so verstanden, das wird aufgrund der Perspektive und der Handstellung, kannst du letztendlich sagen, dass da gerade jemand was in der Hand hat. Ja, schon gehackt. Ich halte mein Handy zukünftig völlig anders in der Hand. Nee. Das ist, also es ist ein Versuch. Es gibt es in anderen Ländern schon. Sehr aber bewährt. Das ist doch gerichtlich bestimmt nicht nutzbar, oder? Doch. Echt? Ich habe dazu auch einen Artikel gesehen oder gelesen. Da geht es genau um das, was Marc und du am Arm hat. Weil laut StVO... Darf ich mal auf die Uhr gucken? Nee, es gibt einen Paragraphen, der sagt, dass du keine anderen Elemente bedienen darfst. Und diese Uhr ist halt so eine Grauzone. Und hinten muss gesaugt sein. Wenn du jetzt da rauftippen würdest, auf die Uhr bedienst sehr du. Sehr qualifizierter Einwand von ja, René. Also es ist ein sehr interessantes Thema, kann man sich mal mit beschäftigen. Man hofft, dass es, dass man nie da den rechtlichen Rat zu braucht. Ja. Aber... Weißt du, was ein Kinderblitzer ist? Muss gesaugt sein. Und zwar, es ist schon viele, viele Jahre her, ich war... ganz jung und betrunken, deswegen kann ich es erzählen. Mhm. Also so 9 oder 10 war ich. Erzähl mal so, da haben wir, betrunken. Da haben wir an der Straße mit Blitzlicht von einer Praktikerkamera Autos beim Vorbeifahren geblitzt. Mhm. Und die sind dann immer, also teilweise haben sie gebremst, haben sie alle. Dann hast du mal gesehen, wie die irritiert geguckt haben. Ja. Und manche haben auch umgedreht. Und einer hat uns tatsächlich mal gejagt. Okay. Er hat keinen Spaß verstanden. Ja, mit ich hau euch gehofft. Die Kartoffel vom Hals. Naja, heute ist also es ist ja meistens ein roter Blitzer, ne? Oder es sind Blitzer, die man nicht mehr sieht. Ja. Radar. Ja. Radarfeld. Genau. Also ein roter Blitzer ist schon, wenn du da nachts fährst, auf einmal zack, alles rot, schon übel. Du stell dir mal vor, ich, Wohnung, erster Stock, Hauptverkehrsstraße, ja. Tierisch Party, Kumpel bringt ein Stroboskop mit. Ja. Stellen wir natürlich schön auf den Balkon. Richtung Straße. Stellen die Richtung Straße. Und denken Dauerblitzer. Das macht natürlich... Ja. Und im Radio? Du hast hinten einen Drehregler und kannst es natürlich auch weiter runterdringeln. Ja. Und dann hat das Ding im Sekundentakt irgendwie geblitzt. Und im Radio haben sie gemeldet, hier bei dir in der Straße wird gerade ordentlich Geld verdient. Ja, genau. Genau. Vorsicht, da blitzen sie diesmal richtig genau. Für euch da draußen, bitte nicht machen, Stroboskop hat an der Straße nichts verloren. Ist ja auch gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Ganz genau. Ganz genau. Deswegen sagte ich ja, ich war jung und ich war betrunken. Hm. Ja. Und vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Starker Traum. Ja. So, jetzt Marc, du darfst noch mal. Ich darf noch mal? Was darf ich denn? Die letzten 5 Minuten des Podcasts nutzen. Ich wollte Fragestellen tun. Ja, dann tu doch mal Fragestellen. Aber erst kommt neue Rubrik. Wir haben ja die Weisheit des Tages. Das kommt dann zum Ende der Sendung. Das kennt ihr ja schon. Ja. Aber mir ist neulich, da gerade an diesem Wochenende in Oschers Leben, da habe ich ein paar Doofi-Sprüche an den Kopf geschmissen bekommen. Mhm. Und das fand ich so... Turbo witzig, dass ich dachte, wir machen hier einfach den Druffi-Spruch des Tages. Jetzt bin ich mal gespannt, was das sein soll. Wir beginnen heute mit, heute ist das beste Wetter, 28 Grad und Schnee. Okay, da fällt mir ein, auf dem Weg hierher, am Alexanderplatz, wo ich aus der U-Bahn ausgestiegen bin, lief gerade eine Frau die Treppe runter mit einem Schlitten in der Hand. Echt? Ja. Warte mal, ich versuche jetzt gerade diesen Druffi-Spruch. Druffi. Jemand, der Druff ist. Ja. Wenn ich es erklären muss, dann seid ihr zu alt. Ah, die Polizei, habt ihr, holt mal die Trägergenehmigung bitte raus. Ja, genau. Kann sein, dass das vielleicht kontrolliert wird. Ja. Kannst du mir die Drogen wegziehen? Ganz auffällig. Das gehört zu Berlin auch dazu. Ich kann sie schnell konsumieren, falls du das meinst. So. Ich habe den Trophyspruch aber so verstanden, jetzt, nachdem ich mal Reverse Engineering betrieben habe, an dem Einspruch. Das wäre sowas wie, du hast eine wunderschöne Frisur, da bleibt schön Zeug kleben, wenn man dir so die Haare macht. Echt? Naja. Ich weiß allerdings nicht, was das mit Drogen zu tun hat. Ach so, ja, das habe ich nicht. Das muss mit Drogen zu tun haben, hatte doch ja. Den Wetterspruch eben. Trophy. Trophy. Was ist ein Trophy? Jemand, der drauf ist. Ein Draufgänger. Der ist drauf. Weil er Drogen genommen hat. Ja. Er hat dann Turn. Ich muss es doch erklären, um Gottes Willen. Musst du wohl. Ist also etwas für die jüngeren Hörer da draußen. Die haben es verstanden. Es gibt bestimmt noch zwei andere Leute, die genauso sich fragen, was hat er da gerade gemeint? Also, der Trophyspruch hatte da aber eben mit dem Wetter zu tun, oder? Nee. Wetter kam schon vor. Schnee, umgangssprachlich für Kokain. Jetzt habe ich ihn auch verstanden. Boah, das nimmt der Sache komplett den Spaß. Ja. Ich glaube, wir stampfen die Rubrik wieder ein. Hat definitiv das war keinen die, Sinn. Das war die erste und letzte Folge. Genau. Na, pass auf, ich versuche dich auf andere Gedanken zu bringen, Marc. Ich habe eine Mathematikaufgabe für euch. Nein, hast du doch, nicht. Pass auf. Doch, mach mal. Ich bin gespannt. Ihr könnt mir platzt gleich das Hemd. Einen Versuch habt ihr. Mit dem Schnee, ich muss mir den Podcast noch anhören. Mit dem Schnee. Nochmal fünfmal dann zurückspulen die Stelle. Also, pass auf. Wir haben zwei Artikel, die kosten zusammen 1,10 Euro. Ja. Der eine Artikel kostet 1 Euro mehr. Wie viel kostet der zweite Artikel? Kommen wir zum nächsten Thema. Warte mal, ist doch ganz einfach. 1,10 Euro. 1,10 Euro kosten beide Artikel. Achso, beide kosten 1,10 Euro. Der erste Artikel kostet 1 Euro mehr als der zweite. Wie teuer ist der zweite? 10 Cent. War das gut? Ja, nein. War gut. Marc, du? Das ist falsch. Warum? Marc, du bist... Der eine kostet 10 Cent und so ein Euro mehr. Dann würde der 1,10 Euro kosten plus die 10 Cent vom ersten sind zusammen 1,20 Euro. Wir gehen um 90 Cent. Dafür vergeude ich jetzt hier keine Sendezeit. Okay. Ehrlich, das ist ein bisschen doof. Ihr könnt uns das gerne schreiben, aber wir können es euch auch sagen. Das sind natürlich 5 Cent. Ja. Also man muss dazu sagen, die Reaktion von René, 10 Cent sagen die meisten. Weil ich habe 1 Euro. Das ist eine Reaktion vom Gehirn, die ohne Nachdenken passiert, die einfach spontan, ohne Logik passiert. Nein, das ist wirklich... Gehirn arbeitet. Das war falsch, aber es arbeitet. Und Marc hat natürlich mehr Zeit gehabt und ich habe gesehen, er hat auf seinem Tablet den Taschenrechner rausgeholt. Hat da nicht und hat Prügel. 5 Cent errechnet. Nein, 5 Cent ist richtig. Der kostet 1 Euro mehr. Ja. Also du musst ja erstmal 1 Euro anziehen. Nee, wenn du jetzt nochmal von vorne anfängst, dann vorbei der Mann. Wollen wir dir das nochmal mit dem Wetter erklären? Ich wette, die Hälfte unserer Hörerschaft und das hat sich gefreut, dass ich die blöde Frage gestellt habe. Das ist nämlich nicht schlimm. Naja, ich weiß nicht. Okay, gut. Ich bin da lieber mal eine Sekunde mehr nachdenken, wenn man antwortet. Nicht immer ungefiltert drauf. Ja, das ist halt so ein Problem. Ich rechne nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Bauch. Wir sollten das Thema wechseln. Ganz genau. Also, ich habe da noch eine Frage an euch, die ein kleines Thema aufmacht. Und zwar alte Technik. Ja. Technik, die veraltet ist. Also, was weiß ich, kaufe mir ein neues Handy. Nun hatte ich aber ein Handy. Jetzt habe ich also ein altes und ein neues. Was mache ich denn mit dem alten Handy? Ach so, meinst du? Ja. In die Schublade tun. Gibt es verschiedene Ansätze. In die Schublade tun und vergessen, in der Andenkenkiste nach 20 Jahren wieder hervorholen und gucken, ob es noch geht. Ja. Seinen Kindern und oder Enkeln einfach mal zeigen, kick mal, so mussten wir damals früher telefonieren. Die Reaktion ist natürlich immer die gleiche, entweder oder Aber man kann natürlich noch viele andere schöne Sachen mit alter Technik machen. Man kann sie verschenken, man kann sie verkaufen, kann sie spenden. Spenden, man kann denen vielleicht ein zweites Leben einhauchen. Was fällt euch da ein? Man kann es seinen Eltern schenken. Also siehst du, bei mir ist umgekehrt, meine Eltern schenken mir. Ja. Achso, du nimmst immer die abgelegt? Ja, aber die sind immer relativ aktuell. Also, das Einfachste ist natürlich, alte Technik, Schublade auf, alte Technik rein, Schublade zu. Ja. Hattest du sogar erzählt in einer Ausgabe mal, Thema war Frugalismus oder so, glaube ich, und Nachhaltigkeit oder so. Und hattest du erzählt, dass du so eine Schublade hast, wo das Zeug drin liegt. Kann sein. Wo alte Technik drin liegt. Ja, ich glaube, irgendwas hast du mal erzählt. Hört euch die alten Podcast-Folgen an, ihr werdet dann wissen, wie es richtig war. Gut. Ja, macht ihr das mal, ich habe da keine Ahnung. Die andere Sache, verkaufen ist natürlich die cleverste Variante. Das ist die Frage, ob es die cleverste Variante ist. Dafür einen selber schon. Clever? Ich sag einfach mal, nö, ist das eine Möglichkeit. Ja, aber okay, wir kommen gleich zum also, Detail. Also ich finde die, also jetzt, ich lasse mich natürlich gleich auch überzeugen, aber ich finde im Moment noch diese Variante am cleversten, weil du somit Barmittel schaffst, mit denen du dir neue Dinge anschaffen kannst. Und ich kenne Leute, die das sehr geschickt machen, die dadurch einen ziemlich hohen Durchlauf an Technik haben. Und das bewundere ich wirklich, wenn die dann sagen, ey, ich habe gerade wieder so viel Technik verkauft, dass ich mir jetzt das, was ich die ganze Zeit schon im Auge habe, leisten kann. Mhm. Das ist erstaunlich, weil ich behaupte mal, das funktioniert nur in den seltensten Fällen und auch nur mit Technik, die noch nicht so alt ist. Also 100% finanziert natürlich nicht, also du hast jetzt nicht dann eben Teil finanziert, aber ich finde das sehr, sehr clever, zumal das ja dann auch an Leute gerät, die günstig an Technik kommen. Ich rede jetzt tatsächlich von elektronischen Musikinstrumenten, die ja auch eher teurer werden als günstiger. Mhm. Und wo es dann tatsächlich so ist, wenn du im umgekehrten Fall, dass es günstiger wird, dann doch mal ein Instrument kriegst für einen Preis, den du so im Neumarkt nicht bekommst. Ja, bei Musikinstrumenten, da kann ich mir das auch noch vorstellen, weil die kommen dann nicht so schnell aus der Mode, sind immer noch, haben immer noch einen praktischen Wert, nicht nur einen ideellen Wert. Aber wenn man mal so an alte Handys denkt oder an alte Computer, also an Consumer, nehmen wir mal Consumer, so wirklich Standard-Consumer-Technik, die so jeder zu Hause hat, Fernseher, DVD-Player, da hast du natürlich recht. Ne? Das Zeug, da kannst du Leuten sogar hinterherwerfen und die nehmen es nicht. Genau. Ja. Verschenken ist eine gute Variante. Ja, verschenken, da muss man jemanden finden, der es haben will. Ja. Deswegen, ich habe noch einen VHS-Recorder. Nicht so gut. Museum vielleicht. Ja. Also verschenken, da gibt es eine schöne Variante, und zwar spenden. Einfach, dass man zu bestimmten Institutionen geht, wie zum Beispiel, ich glaube, Rebuy. Mhm. Da kann man das hingeben. Die bereiten das dann auf, die alte Technik, sodass sie dann in Schulen verwendet werden kann. Oder es wird dann eben über die Landesgrenzen hinaus anderweitig neuen Bestimmungen zugeführt. Ja. Und ganz wichtig, löscht eure Daten vorher, setzt die Geräte zurück. Das ist ein hervorragender Tipp. Übrigens beim iPhone auch sehr wichtig, weil wenn du ein iPhone verkaufst, was du nicht zurückgesetzt hast ordentlich, dann kann der neue Besitzer damit nichts anfangen. Ach so, weil man die zurücksetzt, beim Zurücksetzen sein Passwort irgendwie eingeben muss. Nee, das ist dann so, dass man es quasi neu bespielen kann oder initialisieren kann. Ja, klar. Ja. Interessant. Ja, da muss man aufpassen. Datenschutz ist dabei natürlich ein wichtiger Fakt, ne? Wenn man sein Gerät weggibt, wenn es zum Beispiel ein Handy ist. Aber Marc, sollte mich das jetzt überzeugen, das Rebuy? Das heißt Reuse. Ich habe es nochmal rausgesucht. Ja, okay. Der Verein Reuse fördert die Wieder- und Weiterverwendung gebrauchter EDV- und IT-Hardware im Speziellen. Nein, das soll ich nicht überzeugen. Rebuy gibt es übrigens auch nur zur Info, hat aber mit DVDs verschiedene, und so zu tun. Verschiedene Dienste. Genau. Also. Sitzen, glaube ich, sogar in Malz drauf. Achso? Ich glaube ja. So. Ja, was man noch machen kann, ist, also manchmal sind die Sachen also wirklich so alt, dass man sie, man kann sie nicht mehr verkaufen, man kann sie keinem neuen Zweck mehr zuordnen. Mhm. Was weiß ich, sowas wie du gesagt hast, irgendwie hast du noch einen VHS-Player oder Videorekorder. Und du sagst, ich habe die entsprechenden Anschlüsse nicht mehr an meinem neuen Fernseher, da kann ich den Videorekorder gar nicht anschließen. Und ich habe auch keine Kassetten mehr dafür. Ich kann nichts mehr damit anfangen und es gibt noch niemanden mehr, der das haben will. Ja. Dann bleibt also tatsächlich nur noch der Weg, allen Irrischen, das Zeug muss irgendwie verschrottet werden. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, zu den DSR-Wertstoffhöfen zu gehen. Mhm. Oder aber, da gibt es einen interessanten Text, der lautet: Ist das Altgerät nicht mehr zu gebrauchen, kann es in allen Elektrogeschäften mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern zurückgegeben werden. Mhm. Also große Elektronik-Discounter, sage ich jetzt mal hier, Saturn, Mediamarkt, Medimax, die drei großen Bekannten, die müssen dann einfach alte Elektronik zurücknehmen und sach- und fachgerecht entsorgen. Genau. Ah, interessanterweise steht hier noch, die Kantenlänge des Geräts darf dabei nicht mehr als 25 cm betragen. Na gut, nehmen wir mal so hin. Finde ich schon wieder viel zu kompliziert. Das mag schon wieder raus. Verkaufen, recyceln hatten wir, an Institutionen verschenken. die Sache mit dem Recyceln, genau, wenn man es zum Wertstoffhof bringt, ist auch gar nicht so blöd, weil in Elektrogeräten stecken viele wertvolle Rohstoffe. Mhm. Sogar Gold und Platin werden damit verbaut. Schön. Und andere sogenannte seltene Erden. Ja. Das könnt ihr mal selber googeln, was das bedeutet. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich eigentlich am spannendsten dabei finde, nämlich für alte Geräte eine neue Verwendung finden. Ja. Zum Beispiel kann man alte Technik ausschlachten. Nehmen wir mal irgendwas, was so zusammengesetzt ist, wie so ein PC. In einem PC hast du Laufwerke, Gehäuse, Tastatur, Mäuse. Mhm. Da nur drei Stichwörter. Alte Computermäuse sind auch ziemlich gute Pflanzgefäße. Ah. PC-Gehäuse kann man umbauen zu Aufbewahrungsmöglichkeiten. Kleine Schränkchen draus machen, was der eine oder andere vielleicht schick findet. Und dann habe ich hier noch Laufwerke als externe Geräte weiter nutzen. Also du hast einen alten PC und da ist eine Festplatte drin und denkst du so, ach naja, okay, die können die schon noch an einem neuen Gerät weiterverwenden. Mhm. Und dann holst du dir einfach ein externes Gehäuse, um die alte Festplatte daran anzuschließen und weiter zu betreiben. Also alles und unter dem Stichwort alte Technik ausschlachten. So geil, du hast so eine alte C64-Datasette und da drin ist eine USB-Festplatte und dann schließt du diese Datasette an deinem Computer an. Ja, zum Beispiel. Ja. Nennt man das nicht auch Upcycling oder ist das nur in der Textilbranche verbreitet, dieses Wort? Ich denke nicht, dass es an der Textilbranche gebunden ist. Ja. Aber es ist eine Form von Upcycling. Ist so, ja, genau. Mhm. Ja, interessant. Also der Standard ist ja hier alte Macs, diese Macs, die damals in diesen bunten Monitoren waren. Mhm. Weißt du, ob du die noch kennst? Ja. Die zu einem Aquarium umbauen oder so. Ja. Desktop-Dinger. Ja, die nur ein Bildschirm sind, ne? Habe ich gesehen als Briefkästen in Amerika zum Beispiel. Auch oh, cool. Ja. Aber jetzt kommt der absolute Knaller, alte Technik anders einsetzen. Zum Beispiel einen alten PC als Media Center in der Wohnung verwenden. Ja, so als Network Attached Storage, als NAS. Sowas kann man dediziert kaufen, neu, oder man kann einfach einen alten PC dazu umfunktionieren. Mhm. Wo hatten wir denn das, dass irgendwo noch eine Heizanlage mit einem Amiga betrieben wurde? Hatten wir nicht mehr darüber gesprochen? Kann man auch mal googeln. Nee. Also habe ich mal gehört, da war irgendwo eine Heizanlage und die wurde einfach nochmal, einfach über einen, weil der wurde nie ausgetauscht, der Rechner, der hat immer funktioniert. Hm. Ja, ein Server muss ja nicht immer der schnellste sein. Also gerade so alte Computer eignen sich für viele Sachen. Media Center haben wir schon gesagt. Media Center soll heißen, man kann darüber Filme, Musik, Bilder in seinem Heimnetzwerk zur Verfügung stellen. Da gibt es eine weit verbreitete Lösung unter dem Namen Kodi. Kann man auf meinem PC raufspielen. Ja. Die erledigt das dann für einen. Und dann kann man einen alten PC auch als Testrechner benutzen. Also es gibt ja sehr Software zu installieren. Abgespeckte Linux-Varianten, die dann auf sowas laufen. Ich hatte aber ich habe so ein Netbook gehabt, das war ja eine Zeit lang mal total angesagt, so eine Mini-Laptops, also so groß wie kleiner als Tablets heute sind. Mhm. Und der war leider hardwaretechnisch dann nicht mal mehr für sowas zu gebrauchen. Also da kommt man auch schnell an die Grenzen. Ja. Mhm. Kennt ihr Siemens IC35, glaube ich, heißt das. Das ist so ein kleines, zum Aufklappen, so ein kleines silbernes, sieht auch aus wie ein Laptop mit LC-Display. Und das war so eine Datenbank zum Adressenspeichern, Notizen, sowas habe ich jahrelang so noch Minicomputer in den 2000ern im Einsatz gehabt. Ja, habe ich auch. Es gab keine Alternative, also klar Handy, aber ich fand es viel geiler, dieses Ding zum Aufklappen mit richtig Gummitasten Richtig. Da habe ich den absoluten, den Rolls-Royce gehabt. Und zwar von der Firma Psion. Ah, habe ich auch einen. Mhm. Ich habe noch einen Psion Revo zu Hause. Ich habe auch noch einen Psion zu Hause. Habe ich bei eBay mal günstig geschossen. Übrigens auch ein guter Tipp, ne? Wenn man dann so drauf ist. Hm. Aber Luxus darf man da auch nicht erwarten. Also das ist dann vielleicht geil im Feeling, aber so, das kann halt mit der heutigen Technik auch nicht mithalten. Leider. Es gibt interessanterweise Firmen, die genau dieses Bedienkonzept von damals aufgegriffen haben und heutzutage Smartphones herstellen, die dann eine entsprechende Mechanik haben und wo dann da noch eine richtige, vollständige Tastatur drin versteckt ist, um dieses Feeling dieser Minicomputer von damals nachzubilden. Ja. Aber wird immer seltener halt, ne? Also es gibt da eine Firma namens Planet Computer, glaube ich, die finanzieren sich da mal über Indiegogo, das heißt, die fragen erstmal in der Crowd, sag mal, gäbe es dann dafür einen Markt, einen Bedarf, wollt ihr sowas haben? Und wenn sich da ein paar tausend Leute melden und sagen, ja, hier kommen, hier für die, was ich irgendwie da 500 € für bezahlen oder 1000, sonst irgendwas, Und die da sich da genügend Leute melden, dann nehmen die das Geld, was im Vorfeld da bezahlt wurde von denen, die eben so Crowdfunding ja, funktioniert. Kickstarter-Geschichten. Und dann wird das gebaut. Und die machen das seit Jahren mit wachsendem Erfolg. Und ja. Heidewitzka Schwester, ich bin durchaus beeindruckt. Apropos Bedarf, da habe ich manchmal auch das Gefühl, dass alter Bedarf gar nicht mehr existent ist oder zumindest nicht mehr bedient wird. Ich habe folgendes Problem, vielleicht habt ihr eine Lösung. Ich habe, wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich in der Regel einen Laptop jetzt nicht unbedingt mit. Unnötiges Gepäck. Wenn ich aber Fotos mache, will ich die gerne auf eine Festplatte ziehen, weil die Bilder haben heutzutage relativ große Auflösung. Wenn man mal Videos macht, ne, da sind mal ganz schnell eine SD-Karte voll. Und früher gab es Festplatten, da konntest du deine Kompaktflashkarte, damals war die an den Spiegelreflexkameras in den digitalen, konntest du die Kompaktflashkarte reinschieben in die Festplatte und einen Knopf drücken. Und dann hat der die Kompaktflashkarte überspielt auf die Festplatte, wo du das reingeschoben hast. Ja. Heutzutage gibt es sowas nicht. Wenn ich eine SD-Karte lange irgendwie auf eine Festplatte sichern will, muss ich immer ein Zwischengerät haben, also ein Laptop, also Chromebook vielleicht, ne, um jetzt nicht hier sowas Aufwendiges zu haben. Ja. Also eigentlich brauche ich nur einen kleinen Controller, wenn du so willst, der, ja. Ich habe aber gesehen, Laki heißen die orangenen Festplatten, oder? Laci. Laci, achso, ich dachte Laci wegen Französisch. Der ja, deswegen ja eben. Ja, L-A-C-I-E oh, geschrieben. Ja. Ja, nee, hat es nicht so mit Französisch. Nee, habe ich nicht so. Ja, mit Hügel. Auf jeden Fall, da gibt es eine Variante dieser orangenen Festplatte, ja. Eine Pro-Variante, die soll angeblich, und das steht wohl nur so nebenbei in den Beschreibungen, in der Beschreibung der Festplatte drin, soll diese Funktionalität haben. Mhm. Nur diese Lassie-Festplatten sind halt auch deutlich teuer. Ne? Also, okay. Tja. Aber würde, wenn man dann so ein Gerät spart, also wenn ihr da draußen eine Idee habt, wie man sowas lösen könnte, vielleicht gibt es so eine Festplatte ja tatsächlich, aber ich habe nichts gefunden. Ich habe dir einen heißen Tipp. Dann sagt mal Bescheid. Das Problem, ich bin ja nicht der Einzige, der das Problem hat. Nee. Denke ich mal. Fotos auf eine Festplatte zu kriegen, ohne einen Rechner zu haben. Ja, das ist für viele, die, naja, viele sagen dann Cloud einfach. Ja, mache ich auch so. Ich cloud auch nichts. Das mit C. Hä, in die Cloud von einem Fotoapparat? Ich habe meine Fotos geklaut. Geklaut. In die Cloud gepackt, genau. Und was für die Laptops mit Linux gilt, gilt natürlich auch für die Handys, die schon älter sind. Bevor man die dann wegschmeißt, kann man da vielleicht auch noch ein alternatives Betriebssystem drauf installieren, sofern verfügbar. Ja, das kann man machen, aber das ist auch gar nicht notwendig manchmal. Also man kann die noch als Wecker benutzen, als Radio, als Kamera, die man aus der Ferne irgendwie bedienen kann, so für die Heimüberwachung, als Walkie-Talkie. Also da gibt es auch viele Apps, die auch noch mit alten Geräten funktionieren. Egal, du hast eine Webcam zu Hause? Ja, ja, Nokia 3210. Boah. Was kann die denn? Schlechtes Beispiel, aber noch ein altes iPhone, irgendwie, Was 5 Jahre alt ist, kann da noch sehr gut seine Dienste verrichten. Also bei mir zu Hause zum Beispiel funktioniert das genauso. Dass ich mein altes iPhone, was ist das, iPhone 5? Als Überwachungskamera. Nee, mein iPhone SE der ersten Generation, war ich zu Hause noch in Benutzung. Benutze ich zum Beispiel als Zweitgerät für die Authentifizierung beim Online-Banking. Ah, okay. Ach so, ja gut. Zwei-Faktor-Authentifizierung. Braucht man ja leider auch heute. Niemand anders auf der Welt hat dieses iPhone. Ja. Funktioniert. Naja. Ja, also ihr könnt uns ja gerne mal schreiben. Wie gesagt, Kontaktmöglichkeiten kommen am Ende. Ich hätte noch zwei weitere Einsatzmöglichkeiten für PCs gehabt, aber so, der Vollständigkeit halber, irgendwie man kann so einen PC als WLAN-Router quasi verwenden. Dass er also ein schnelles WLAN aufspannt im Heimnetz oder ein zweites, ein alternatives oder es erweitert. Und man kann den als Firewall einsetzen, als sehr leistungsfähige. Ja, dass da eine Software drauf läuft, die gibt es auch schlüsselfertig, habe ich einen Artikel bei Heise mal gesehen. Da wird dann alles rausgefiltert aus dem Internetverkehr, was man eben nicht so haben möchte. Oder wenn die Tür nicht zufallen soll, dann stellt er den einfach davor. Auch, genau, als Bremsklotz auch. Genau. Ja, also das ist natürlich eher was für Bastler und Maker, Leute. Maker, genau. Nennen wir sie heutzutage. Ach ja? Ja, oh, man sagt nicht mehr Bastler, man sagt jetzt Maker. Ah, okay. Bist du ein Maker? Ich make leider nicht so viel, wie ich gerne würde, aber ich habe schon mal einen Lötkolben. Okay. Lass uns was Lustiges machen. Genau. Lasst uns was Lustiges noch machen. Lustiger. Lasst uns froh runter sein. Lasst uns froh. Das ist okay. Ja, wie sieht's denn aus? Wollen wir dann langsam schon zum lustigen Teil der Sendung rübergehen? Das ist doch genau das, was René gerade gesagt hat. Nein, warte, lass es Stefan sagen. Ich? Nö. Ich höre da immer so viel Ironie raus. Nein, das ist doch gar nicht wahr. Ja, ist doch gar nicht wahr. Okay, pass auf. René hat es ja schon gesagt. Entschuldigung, dass ich gerade. Oh Gott. Wir sitzen noch zwei Stunden hier. Ich genau. Machen wir es kurz. Folge 88, das Witzbattle. Drei Witze für jeden. Und wir starten jetzt mit Mark. Wollt ihr erst den langen oder erst ein paar kurze? Ah, ich höre es raus. Ihr wollt gerne erst den langen. Ja. Ja. Eine Frau ist total genervt, weil ihr Mann mal wieder zu spät nach Hause kommt und beschließt, ihm eine Nachricht mit folgendem Inhalt auf der Kommode zu hinterlassen. Ich habe die Schnauze voll und verlasse dich. Es ist zwecklos, mich zu suchen. Dann versteckt sie sich grinsend unter dem Bett, um seine Reaktion zu beobachten. Kurze Zeit später kommt der Mann nach Hause und sie hört ihn in der Küche wuseln, bevor er ins Schlafzimmer kommt. Er geht zur Kommode und liest den Zettel. Habe ich Kommode gesagt? Er geht zur Kommode und liest den Zettel. Sehr gut. Ja. Nach ein paar Sekunden schreibt er etwas auf den Zettel und nimmt das Telefon ab, um jemanden anzurufen. Sie ist endlich weg. Ja, ich weiß. Hat verdammt lange gedauert. Ich komme jetzt zu dir. Zieh dir dieses sexy Negligé an. Ich liebe dich. Ich kann es gar nicht erwarten, bei dir zu sein. Wir werden alle diese verruchten Dinge tun, die du so magst. Er legt auf, nimmt seine Schlüssel und geht raus. Sie hört sein Auto wegfahren und krabbelt unter dem Bett hervor. Bebend vor Wut und mit Tränen in den Augen nimmt sie den Zettel und liest, was er geschrieben hat. Oh Schatz, ich kann deine Füße sehen. Wir haben kein Brot mehr, bin in 10 Minuten zurück. Oh, das ist ja schon süß. Der ist ja wirklich süß. Ja. Ich erzähle jetzt einen Witz, den ich selber nicht verstehe, aber ich möchte auch nicht, dass ihr ihn erklärt. Also, treffen sich zwei Golferinnen im Clubhaus, sagt die eine zur anderen, ey, ich habe mich zwischen dem ersten und zweiten Loch verletzt. Dann sagt die andere, oh, das ist ja blöd, da hält ja kein Pflaster. So. Den verstehe ich auch nicht. Ich sag mal. Natürlich. So. Ich verstehe den. Dann kommen wir mal zur Abwechslung auf was Vernünftiges. Ein paar Mathe-Witze. Mathe-Witze? Also das ist ein Widerspruch in sich. Ja. Der Lehrer, 75% aller Schüler in dieser Klasse haben keine Ahnung von Prozentrechnung. Meldet sich ein Schüler und sagt, Herr Lehrer, so viele sind wir doch gar nicht. Und der Marc. Gut. Der Mann kommt etwas früher nach Hause. Seine Frau liegt splitterfasernackt, lasziv räkelnd im Bett. Ganz erfreut will er noch schnell duschen und dann zu seiner Frau. Im Badezimmer steht jedoch ein nackter Mann. Entsetzt fragt der Ehemann, wer sind Sie denn? Ich bin der Kammerjäger, ich soll dir die Mottenplage beseitigen. Und warum haben Sie dann keine Kleider an? Diese gefräßigen Mistviecher. Sehr gut. Ist das heute für ein Niveau? Warte mal, ich habe jetzt gerade überlegt. Hast du den verstanden? Ist das der Nachfolgewitz gewesen? War das dieselbe Frau? War der gerade Brot holen? Wahrscheinlich. Okay, ich habe jetzt zur Abwechslung mal einen Witz, den ich verstehe. Ja. Ein Witz ist es nicht wirklich. Eine Brücke ist im Grunde genommen auch nur eine Übergangslösung. Der hatte Tiefe, ja. Ich schließe mich mal eurem Niveau an. Ja. Was kennzeichnet einen guten Mathematiker? Wenn man morgens aufwacht und die Wurzel aus einer Unbekannten zieht. Gut. Ja, sehr schön. Die Wurzel. Also, wir hatten uns vor der Sendung, Stefan, darüber unterhalten, dass einiges, was du ihn so loslässt, eigentlich zensiert gehörte. Ja, das gehört wer hat denn dazu. Also Mathematiker haben wir weggebiebt. Ja, genau. Ja, Mathematiker kann man nicht sagen. Ach, herrje. Bitteschön. Im Büro sitzen sich zwei Beamte gegenüber. Weißt du, wo mein Kugelschreiber ist? Ja, hinter deinem Ohr. Mann, mach's nicht so kompliziert. Hinter welchem? Sehr gut. Der gefällt mir auch. Ja. Das ist so einer, wo man den hat man schon 1000 Mal gehört, ja. Aber der ist trotzdem lustig. Kategorie Beamtenwitze haben wir ja bei uns auf der Seite. So, jetzt kommt der Wiederholungstäter. Ja. Ja. Also, ein Polizist, ein Autofahrer wird angehalten, logischerweise von einem Polizisten. Sagt der Autofahrer, was ist denn los, Herr Wachmeister? Ja, ihre Reifen sind total abgefahren. Oh, danke schön, ihr Blaulicht ist aber auch nicht schlecht. Boah, sehr witzig. Okay. Kann man machen. Pass auf, Mathematik, ne? Um Rekursion zu verstehen, muss man zunächst Rekursion verstehen. Mhm. Ja. Ich finde es immer interessant, worüber du so lachen kannst. Aber der ist wirklich, der ist... René hat ihn diesmal verstanden. Ja, verstanden habe ich ihn auch, aber... Es ist kein Witz, sondern ein Fakt. Also das ordnet sich irgendwo zwischen Fakt und Witz ein. Genau. Aber für euch da draußen, die ihr gerade euer Informatikstudium oder eure Informatikausbildung macht, um die Rekursion zu verstehen, müsst ihr die Rekursion verstehen. Richtig. Hammer. Nee, Lacher noch dazu. Ja, der, mega. Ja, den müssen wir einspielen an der Stelle. Nee. Und damit? Bonus-Witz. Bonus? Ach, verstehe. Aber nur ein, bitte. Na gut. Deswegen hat Stefan am Anfang auch explizit erwähnt, dass jeder nur drei hat. Ich wusste, dass er mitfunktioniert. Wie, du hast bei mir abgeschrieben, Stefan. Du bist ja gerade so in der Schulphase gerade mit deinen Witzen, dass ich sorge, aber du hast auf mein Display geguckt. Marc. Vorstellungsgespräche zur Einstellung eines Beamten. An welche Position hätten Sie denn gedacht? Beamteter Staatssekretär. Sind Sie verrückt? Nö, ist das Bedingung? Sehr gut. Ich habe einen Chuck Norris-Witz noch. Ah. Chuck Norris geht zum Vorstellungsgespräch und stellt den Chef ein. Oder auch, wenn Chuck Norris den Raum betritt, dann stehen die Stühle auf. Das ist auch gut. Ja, komm, ich habe noch einen auf flachem Niveau zum Thema Mathematik und Tierwelt. Welches Tier kann addieren? Der Plus. Der Oktoplus. Okay. Darf ich auch noch einen machen? Also so langsam schmerzt mein Hirn. Weil ich habe noch einen, der nicht wehtut. Okay, du bist aber nicht dran. Ah, du machst noch einen, sehr gut. Na, selbstverständlich. Ein Beamter wird gefragt, warum er einen faulen Apfel isst. Darauf sagt er natürlich, als ich mit ihm begonnen habe, war er noch gut. Oh. Ja. Kommt ein Frosch in den Laden und da sagt die Verkäuferin, was darf es denn sein? Und der Frosch, Quark. Der war berechnend. Den konnte man erahnen. Ja, also auf das Niveau begebe ich mich jetzt nicht. Deswegen war das Witz-Battle in Folge 88. Dankeschön. War sehr lustig, muss ich sagen. Und ich fand, es war eine illustre Runde hier im Mont. Danke, Super. Dass ihr alle da wart. Ich rede nicht zu euch, liebes Hörerpublikum, sondern zu... Liebe Zuhörende. Zu den hier Sitzenden und Anwesenden. Also, ja. Ihr bitte noch einmal klatschen. Viele Leute hier im Mobijou Park. Jetzt könnt ihr alle kommen. Jetzt gibt's Autogramme, ihr Nasen. Ich habe keinen Stift bei. Ja. Expedite Nummer 1. Der Azubi Wer ist noch mit Firma. Zettel 1 hier. Ja. Okay. Ihr könnt ja schon mal verabschieden. Stefan sorgt dafür, dass sie sich nicht kloppen. Genau. Marc müssen wir kurz mal zu Boden bringen. Ja, er saß auch die ganze Zeit in der Sonne, ne? Ja, da ist der Sonnenstich. Er hat sich nicht eingecremt. Das haben wir davon. Nein, das du war bringst Folge ihn nach 88. Hause. Und Marc, wenn er noch fit ist, kann er gerne noch mal ein Zitat Ach des ja, Tages richtig, äußern. Genau. Das habe ich auswendig gelernt. Von Molière dieses Mal. Und zwar, wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. In diesem Sinne. Hast du den Verstand, René? Absolut. Okay. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich drauf. Ja. Tschüss. Übrigens, hören kannst du uns bei den meisten Podcast-Plattformen. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und hier sind die Outtakes. Bitte den Flugmodus einschalten. Ready for takeoff. We are so ready. Und ich glaube, so ist es echt perfekt. Ich habe wieder geile Witze, sage ich euch. Der ist ja wieder was zum. Kommt der nie drauf. Was wieder zensiert werden muss ohne Ende. Ach, habe ich jemals einen Witz erzählt, der zensiert wird? Nee, haben wir nicht zensiert. Wir haben ihn nicht zensiert, aber wir Quatsch. Inu wieder, ey, ihr Schlisser. Ja, schon wieder. Jetzt hast du Inuit gerade gesagt. Sowas sagt man nicht. Guck mal, wir haben hier alles aus allen Welten. Wir haben hier ein bisschen Straßenbahn, wir haben hier ein bisschen S-Bahn. Multikulti. Wir haben hier ein bisschen Leute. Ja. Hast du hier noch Platz? Ja. Komm mal hier an meine Seite. Wir haben Kinder. Digga. Kinder, ja, Kinder im Podcast sind immer gut. Kinderwagen, Fahrräder. Ja, Kinder kommen immer ganz gut im Podcast. Da hast du mal gleich einen Sympathiebonus. Junge Mütter. Hast du schon Aufnahme gedrückt? Ja, ist schon rot. Wir arbeiten hier schon für den Pegel. Ja. Gut. Alle, sehr schön. Alle ready. Kannst du auch noch Werbung für das Gerät machen? Folge 88. Ein Zoom. Was ist das, H6? Echt, das ist H6? Ich glaube, ja. Das ist so toll wie 6H1. Ne? Ich habe das H1. Echt? Ich hatte vorher das H2. Ich weiß mal, wie alt du... Nee, das H1 ist ja, das sagt ja was über die Größe aus. Das ist wie in Zentimetern messen. Ach so. Ist ja klar, dass ich das Größte habe. Ja, logisch. Größer geht's nicht. Okay. Kommt wieder eine Mutter, die ihr Kind hinten, von der Kita nach Hause fährt. Nee, witzig ist immer, wenn die Rucksäcke aufhaben, die Kinder sitzen hinten im Kindersitz und, den Rucksack über mir sich. Das sollten mal ganz viele Mütter mal testweise mit ihrem Fahrrad an der Fensterscheibe, also an so einer Ladengeschäftszeile vorbeifahren und mal ins Fenster gucken, ob sie ihrem Kind gut geht. Ja. Merkst du ja beim Aufsteigen nicht, wenn du den Rucksack in die Fresse bekommst. Was haben sie denn mit dir gemacht? Wie siehst du denn aus? Ja, echt mal. Geschichten, die das Leben schrob. Oh ja. Gut, es geht los, ja? Immer noch. 3, 2, 1. Oh Mann. Und bitte. Klappe. Hast du mal gerade geschlagen? Also es war die Klappe. Ach so, dann mach nochmal. Was synchronisieren wir denn dann? Egal, komm. Ja. Hallo und herzlich willkommen. Oh, nee. Oh, der Stimme. War nicht. Oh, der war der Hallo Anfang. Und herzlich willkommen. Überschlägt er sich schon am Anfang der Sendung. Zu viel getrunken. Ich bin immer für den Höhepunkt auf. Wie kann man denn da eine Aufsager? Ja, genau. Wie kann man denn da eine Zusammenfassung? Jeder sagt was. Ah, was soll ich denn sagen? Was habe ich denn gesagt? Achso, hat jemand Stopp gemacht? Nee. Ich mach kannst das du da nicht dran wackeln? Das hört man doch alles. Hört man das? Ja. Ich habe das Gerät in der Hand. Zum ersten Mal. Ich habe heute zum ersten Mal ein Gerät. Hier, ja, bitte. Du musst auf Stopp drücken. Du musst Stopp drücken. Ich kann nur Stopp sagen. Stopp. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stopp. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreib uns dort eine DM oder kommentiere unsere Beiträge. Unsere Website findest du unter berlin-podcast.de. Hier gibt es alle Shownotes und ein Feedback-Formular. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback.